WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic im Studio. Herzlich willkommen. Eine Woche Liebe haben wir Ihnen versprochen hier im Hörspiel und dieses Versprechen wollen wir natürlich auch einhalten. Gleich haben wir für Sie Die Liebenden, das erste Hörspiel der deutsch-italienischen Autorin Maxi Obexer im Programm. Aus einer flüchtigen Begegnung zweier Frauen entwickelt sich eine Romanze, die zwar nur 6 Monate andauert, aber für beide völlig unterschiedlich verläuft. Die eine verliert sich und verliebt sich, die andere scheut das Feuer, aber letztendlich lässt sie sich dann auch auf das gefährliche Spiel ein. Am Ende will die eine nicht aufgeben, was die andere schon abgeschlossen hat, und es wird viel übereinander gesprochen und nur noch selten miteinander. Wenn du den Mond küsst, bist du dann wach? Hörst du mein Rufen vom Sternenzelt? Wenn du dich umdrehst in deinem Schlaf, wirst du dann träumen in meiner Welt? Wenn du dann aufstehst zum neuen Tag, sind die Gedanken die meinen auch. Die Liebenden von Margaret Obexer. Gehst du nicht ran? 467-5890, es ist niemand hier. Warten Sie auf den Gästen. Der Hörer ist zu weit weg. Hallo. Das bin ich. Soll ich ihn dir reichen? Nein, bleib hier. Genau, Mitternacht. Du siehst doch, vielleicht dass bist ich du liege. Und dir ist genauso heiß wie mir. Weißt du, wer es ist? Ich wollte dich nur fragen. Niemand. Ob du den Vollmond schon gesehen hast. Lass sie reden. Ja. Eigentlich nichts weiter. Ich hoffe, du ärgerst dich jetzt nicht. Nur der Vollmond. Nicht, dass du glaubst. Der Anruf, dass er etwas zu bedeuten hätte. Ich meine, das mit uns. Ich meine nur den Vollmond. Meine Augen, die konnten nicht von ihm lassen. Sie haben meinen Blick in den schwarzen Himmel auf die goldene Kugel gerichtet und dort stehen gelassen. Immer wieder. Und plötzlich merkte ich seine Stille. Und etwas, das stumm war, sagte zu mir, warum schreist du? Da begriff ich, dass es laut ist, in mir und um mich. Geschrei nach Wörtern. Aber dass es Dinge gibt, die dazu schweigen, die nie etwas anderes gemacht haben, als zu schweigen. Da ist die Zeit um mich leise geworden. Als ich durch die Wohnung ging, konnte ich meine Schritte hören, die nackten Füße auf den Dielen. Ich konnte meine Stille hören, meine Finger, die Arme, die Beine, den ganzen Körper, still. Still und einsam, weil das andere laut ist. Ich meine grundsätzlich gesprochen. Ich habe mich entschlossen, still zu sein. Vielleicht begreife ich dann mehr von dem, was geschehen ist. Ich werde nicht mehr anrufen. Ich werde nicht mehr auf Erklärungen von dir warten. Ja, das musste ich dir noch sagen. Gute Nacht. Haben wir ihn gesehen? Oder waren wir zu beschäftigt? Wir waren zu beschäftigt. Nur die, die nicht beschäftigt sind, schauen sich den Vollmond an. Die anderen sind bei Vollmond zu beschäftigt. Die sehen sich in die Augen. Und dann schließen sie sie. Und danach, give me a cigarette, baby. Give me a cigarette, baby. Danach schauen sie dem blauen Rauch der Zigarette nach. Oh, wie poetisch. Obwohl auch ich ihn gesehen habe, als du mich, Als du deine Zunge über meinen Hals gleiten ließest und dann unter das Kinn fuhrst, habe ich den Kopf so weit nach hinten gebogen, dass die Augen aus dem Fenster sehen konnten. Direkt in den Himmel hinein. Dann habe ich ihn auch gesehen. Would you give me a cigarette? Diese Träumerin. Immer wieder Mond und Sterne. Was siehst du denn in deinem Mond? Habe ich sie damals gefragt. Woher willst du wissen, dass er schön ist? Nur weil er so weit weg ist? Komm runter, Sweetie. Komm runter, Sweetie, sagte ich ihr. Damals, vor 6 Monaten. Das hast du doch nur von den anderen. Irgendwer kam auf die Idee, den Mond schön zu finden, weil er so weit weg ist. Seither gehört es in jeden Kopf, ihn schön zu finden. Nicht widerlegbar, weil er so weit weg ist. Komm runter, sage ich ihr. Sieh dir an, was wirklich ist. Und sie? Was ist denn wirklich? Natürlich, das kommt immer als Antwort. Und weiß ich, ob ich nicht ein Schmetterling bin, der gerade träumt, ein Mensch zu sein? Klar, Standardsatz von Verwöhnten. Ich habe geschwiegen. Auch du wirst aufhören, dich zu fragen, ob du ein Schmetterling bist. Wenn du kriechen musst. Kriechen wie eine Raupe. Eine kleine, vom Ast gefallene Raupe im Staub. Es ist so, dass ich etwas habe gegen diese dumme Beseeltheit der Erstverliebten. Dieses unaufhörliche Grinsen, dieser Eigensinn. Sie stehen zum ersten Mal auf der Schwelle der Zerstörung und haben mit ihren aufgerissenen Hühneraugen das Paradies vor Augen. Ich bin's. Ich dachte, falls meine Telefonnummer auf deiner Hand nicht mehr da ist, weil sie im Reflex des Waschens verwischt, vielleicht sogar verschwunden ist, sich die Seife mit der schwarzen Tinte vermischt hat und zusammen in den Gully ran. Oder falls dein Kopf nicht mehr weiß, wo die Hand geblieben ist. Oder falls die Hand deinen Kopf verlegt hat und jetzt deiner Hand der Kopf fehlt, um meine Telefonnummer zu entziffern. Falls das alles nicht zutreffen sollte, du aber dennoch meine Telefonnummer nicht mehr ganz hast, weil mein Kopf vielleicht nicht mehr wusste, welche Zahlen zu meiner Nummer gehören oder die Hand nicht mehr ganz verstand, was der Kopf vielleicht noch irgendwo wusste. Jedenfalls auf alle Fälle kann es nicht schaden, wenn ich sie dir ein zweites Mal gebe. 395-8395. Tschüss. Sie sollte warten. Länger als andere. Ich meine, es gibt sie, die auf solchen Einfallsreichtum überschnappen. Man kennt es aus Filmen allzu gut. Liegt ewig im Trend. Für beide Seiten ein bequemes Stelldichein der vermeintlich besonderen Art. Ich lasse mich darauf nicht ein. Nicht beim ersten Mal. Nicht beim zweiten Mal. Und dann wird sich zeigen, wie lang die künstlerische Selbstliebe anhält. Sie sollte warten. Länger als die anderen. Ich dachte mir, es könnte sein, dass dein Anrufbeantworter einen Defekt haben könnte. Und die Telefonnummer wird verwischt sein in der Zwischenzeit. Es könnte sein, dass du auf meinen Anruf wartest, weil du hoffst, dass ich dir noch einmal meine Nummer gebe. Ich meine, manchmal bestimmen Missverständnisse den Lauf der Dinge und das wollte ich nur vermeiden. Hier ist sie. 395-8395. Schon als ich sie das erste Mal sah, wusste ich, dass ihr das Warten schwerfallen wird. Dass sie keinen Tag warten kann. Ich habe sie vor mir gesehen, wie sie auf- und ablief. Wie sie in jeder Minute Angst hat, meinen Anruf zu versäumen. Wie sie versucht, mich aus ihrem Kopf zu vertreiben, bis nur mehr dieser eine Gedanke übrig bleibt, der sich tiefer und tiefer in ihr Fleisch frisst. Wie sie auf der Suche nach Vernunft sich in den Irrsinn versteigt, bis sich Vernunft und Wahnsinn die Hände reichen. Ich wusste, dass sie noch einmal anrufen wird. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich den Abend vor 2 Tagen schön gefunden habe. Es war ein schöner Abend. Ja, ich meine, es war schön, dir begegnet zu sein. Ja, das wollte ich nur sagen. Okay, und ja, vielleicht hast du mal wieder Zeit, dann kannst du ja anrufen, wenn du vielleicht Lust hast. Ja, das war's eigentlich. Ciao. Oh, du glückliche Einfalt. Deine einzige Trumpfkarte, die grüne Nacktheit. Im Querfeld ein mit den Spielregeln der Verführung. Verstreust du ungewusst den frischen Wind der Anarchie und wächst in allen neue Fressbegierde. Du weißt noch nicht, was deine hellen Augen wert sind. Du weißt noch nicht, was dein frühlingshafter Körper zählt. Ich habe sie 3-mal anrufen lassen. Einen Hang zur Zahlensymbolik hatte ich schon immer. Ja? Hello, my sweet one. Ich war verreist, you know? Business. You know that I missed you. Ja? Ich denke, wir sollten uns wiedersehen. Was hältst du davon? Ja. Übermorgen? Im Lokal, wo wir uns kennengelernt haben. Dieselbe Uhrzeit, dieselbe Stelle. Alright? Ja. Ich freue mich. Bye. Ja, ich auch. Bye. Oh, was für eine Gesprächigkeit. Da war Hoheit in unserer Erscheinung. An der Spitze der Kategorien ein perfektes Bild. Schön anzusehen. Im Kollegialverständnis für die, die sich genauso in der Schönheit sehen. Ein Traumspiel für die Sehnsucht. Wir waren eine frische Wunschzubereitung für alle, die vergessen hatten, worauf es ankommt. Wir haben sie wachgerüttelt, die angelehnt, ohne Mut zur Haltung dastehen und sich mit einem faltigen Lächeln zu einer Seite hin bescheiden. Das war ein Tanz von Anziehung und Abstoß. Abstoß und Brand, Brand und Verzehr. Kaltheiße Erotik. Ich sah den Hunger in den Augen der Kleinen, den Neid in den anderen. Oh, es war ein Fest der Sinne. Sie war nicht schlecht. Fürs erste Mal sehr talentiert. Anfangs, wie sollte es anders sein? Das Gesicht blass, die Hände kalt, die Lippen voll. Der Mund leer. Der konnte nicht sprechen, der war leer geräumt von Wörtern. Nur voll geträumt von Fantasien. Ich wusste, was zu tun war. Ein Kuss. Der erste Kuss. Ich sah, wie er durch ihren Körper zog. Ein Stromschlag durch ihre Glieder. Dann schickte ich sie auf die Tanzfläche, wo sie sich ausruderte, wie wild geworden. Und kam dann zurück. Voller Sucht und Begierde. Küsse, die süchtig machen. Wenn der eine Kuss erfüllt und vom Nächsten verspricht. Vom Nächsten und immer weiter, ohne Ende. Erfüllung und Verheißung. Dann schob ich sie von mir, ganz dezent. Auch ihre Hand, ganz dezent, schob ich sie von mir. Und hörte die Lust, wie sie brannte. Ich zündete ihr eine Zigarette an und schob sie zwischen ihre Finger. Ganz dezent. Ich sah den Schalk in ihren Augen, die Herausforderung anzunehmen. Sie war bereit. Bereit für die Ästhetik des stolzen Gefühls. Es ist der Stolz derer, die wissen, was ihr Wollen ist. Solche wie wir handeln frei nach Genuss. Dem Taumel, uns überlassen. Und dazu gehört, dass man das Beste von sich hält. Schon nach dem ersten Kuss hat sie angefangen, den Mund vollzunehmen. So gefiel sie mir, so war sie richtig. Ich habe die Tür ihres kleinen Käfigs geöffnet. Und sie begann wie eine Nachtigall zu singen, aus tiefster Kehle, die reinste Überzeugung. Nur das Beste von sich zu denken, so war sie richtig für die hohe Dramaturgie der Schönheit. Als die Musik aus war, schickte ich sie nach Hause. Du bist zu schade für eine schnelle Nacht, sagte ich ihr. Ich wusste, es wäre ungünstig für sie ausgegangen. Mit mir allein hätte sie dem nicht gerecht werden können, was sie im Lokal von sich hielt. Der ganze Heldenmut wäre in den Abfluss geronnen. Wir umarmten uns und standen eine Weile unter freiem Himmel, hörten den Vögeln zu und genossen den feuchten Atem der Erde, wenn es Frühling wird. Ich liebe den Zeitpunkt, wo die Nacht in den Tag übergeht. Dieses dunkle, tiefe Blau. Vereinzelte Sterne. Sie kannte die Namen der Sterne. Sie wusste Bescheid. Konnte die unruhig flimmernden Planeten am Rande der Erde von den richtigen Sternen unterscheiden. Die richtigen Sterne strahlen von alleine. Sie gewinnen ihr Licht aus der eigenen Elektrizität. Sie strahlen so lange, bis die Substanz verglüht, bis der Staub nicht mehr geladen ist. Die anderen werden bestrahlt. Deshalb ist ihr Licht unbeständig und wechselhaft. Und sie zeigte mir ihre zwei ganz persönlichen Sterne. Kaum wahrnehmbar konnte man zwei nebeneinander liegende Sterne sehen, die rot und blau flimmerten. Ich sagte, ich weiß nicht, warum ich das sagen musste, ich sagte... Lass die Sterne dort oben. Hier unten sind es nur verglühte Steine. Und irgendwie, nachdem ich das aussprach, fühlte ich mich selbst wie ein erloschener Komet. Ich ging in ein Café, bestellte mir ein Frühstück und ließ die Nacht die Blicke an mir vorüberziehen und schaute den seifigen Frühaufstehern zu, wie sie sich zur Arbeit steuern ließen. Wir verzichteten auf das lauwarme Ritual des Kennenlernens. Man teilt sich das Sternzeichen mit und stellt eifrig fest, wie gut man zueinander passt. Entweder sind es die Gegensätze, die sich anziehen, oder die Ähnlichkeiten, die sich immer schon suchten. Endlich ist der richtige Mensch gefunden, der so richtig ist, dass es schon nichts mehr zu besprechen gibt. Alles ist richtig und alles ist gut und alles schweigt vor dieser phänomenalen Richtigkeit und Stimmigkeit. Gelangweilt schweigen, sich in die Augen grinsen, von Vorübergehenden sich beglückwünschen lassen und sich gegenseitig verheißen, was für einen Spaß man miteinander haben wird. Wir verzichteten darauf. Sie, mit ganzem Ernst, fragte sie mich offen ins Gesicht. Was hältst du vom Leben? Was hältst du vom Leben? Und sagte, als sie zum ersten Mal meine Hand berührte, to be or not to be. To be or not to be. Als sie meine Hand zum ersten Mal berührte. Sie sagte so manches, von dem sie noch nichts verstand. Sie sagte es wie selbst gewusst, mit eigenen Wörtern oder jedenfalls selbst zusammengestellt. Es war wie ein Wissen, das die merkwürdige Eigenschaft besitzt, dass es sich denen zeigt, die noch nichts davon verstehen und sich vor denen verkriecht, die es eigentlich wissen müssten. Sie konnte nicht wissen, wie wahr sie manchmal sprach, was sie einfach sagte. Ich geizte nicht mit meinem Erstaunen. Sie sollte wissen, dass ich uns nicht zum Mainstream zählte. Manchmal tauchten später lose Sätze von ihr auf und begannen sich in meinem Kopf zu beschäftigen. Es war etwas Widerwärtiges daran. Ich ließ mich hinreißen und begann ihr von Jacqueline zu erzählen. Wäre sie wirklich klug gewesen, sie hätte geschwiegen. Doch sie musste ihre alte Klugheit zum Besten geben. Irgendwann fiel der Satz von ihr: Die Liebe macht aus allen Opfer und Täter. Das hat gereicht. Ich stand auf und ging ins Bett. Ich ging ins Bett und war noch bereit für die Versöhnung. Doch sie kam nicht nach. Und ich lag im Bett und wartete. Das war viel. Das war in keinem auch nur denkbaren Verhältnis zu ihrem Status. Ich stand auf, zog mich an. Schwarzes Dessous, dunkelroter Morgenmantel, lang, fallend. Zum Glück kann man sich immer noch auf Gefühle verlassen. Da saß sie, in ihrer lächerlichen Unbestechlichkeit, und starrte zu den Sternen. Nassforscher Edelmut, der nur durch mich zum Stehen kam. Ich war selten ergreifender. Selten inniger. Selten tiefer. Nie wieder gab ich mich so hin. Es war die Inbrunst, wie sie pro Geschichte nur einmal vorkommt. Ich umschloss sie. Ich drückte zu. Immer fester drückte ich zu. Ich hatte Lust, sie zu erdrücken. Danach schaute sie mir wässrig, selig in die Augen. Die neuen Zahnbürsten. Jede neue kriegt eine neue Zahnbürste. Sie hat keine neue gekriegt. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich gab ihr eine, die lag bestimmt schon 2 Jahre im Staub. Es kann sein, dass ich mir damit die Nägel geputzt habe oder die Ohrringe. Es hat mich gereizt, zuzusehen, wie sie ihre weißen Zähne damit sauber rieb. Ich erzählte ihr, wie ich für Jacqueline eine Stunde vor den Regalen stand und mich für keine der Zahnbürsten entscheiden konnte. Ich wollte ihr die beste kaufen. Auf jeden Fall die teuerste, die schönste Farbe. Doch keine war schön genug. Irgendwann hatte ich kurzerhand eine gekauft, doch als ich zu Hause war, merkte ich, dass es die falsche war. Ich hatte in der Verwirrung die ultraweiche für Kinder mitgenommen. Ich sah, dass es sie quälte, wenn ich von Jacqueline sprach. Endlich hatte sie gelernt, zu schweigen, wenn der Name Jacqueline fiel. Ich erzählte ihr, wie mich Jacqueline das erste Mal in ihre Wohnung mitnahm. In der Küche fielen mir 2 Rosen auf. Die eine war verwelkt, eigentlich schon ausgetrocknet, die am Rande des Tisches stand. Das Wasser war trüb und fast ganz verdunstet. Die 2. war aus Plastik. Lang und knallrot stand sie im Winkel des Fensters. Jacqueline sagte mir lachend, dass beide von der ehemaligen sind, als ich zögernd danach fragte. Ich grinste schadenfroh zurück. In Wirklichkeit war noch nichts ehemalig. Aber das erfuhr ich später. Später wusste ich auch, dass sich das sehr schnell sagt, das Ehemalige, weil nur das Ehemalige immer einmalig ist. Jacqueline war ein Sonnenkind. Wenn sie lachte, ging die Sonne auf. Und eine Aphrodite war ihre Gestalt. Ich sah in das Gesicht der Kleinen, sah ihr die Qual an, von der sie noch nicht einmal wusste, dass es Qual ist. Stumm saß sie da, in aufrechter Zaghaftigkeit. Ich setzte mich auf ihren Schoß und biss sie in den Nacken. Sofort leuchtete wieder der Mut in ihren Augen. Ich konnte erraten, was sie dachte. Mit uns wird alles anders sein. Oder so ähnlich. Und sie sagte: Ich möchte, dass du an mir nie zu leiden hast. Dass du an mir nie zu leiden hast. Ich sagte ihr: Du denkst zu groß, Sweetie. Du musst kleiner denken. So klein wie das Leben ist, eine Ansammlung von Tagen. Es ist ratsam, der Klugheit zu folgen und sich schnell an die Aggregatzustände der Welt zu gewöhnen, wenn man sich nicht ein ganzes Leben lang nur irren will. Im Übrigen wehrte ich mich als Kind schon dagegen, mir etwas zu wünschen. Ich wollte mich danach nicht freuen müssen wie ein Kind. Mehr freuen, als das Ganze wert war. Ich benahm mich auch nicht unruhig, wie das von Kindern erwartet wird, bis ich das stille Kind wurde. Was mir irgendwann recht war. Es war mir gleichgültig geworden. Und später wurde aus dem stillen Kind die Geheimnisvolle. Es sollte mir recht sein, es war mir gleichgültig. Was stimmt schon? Du bist der erste Gedanke am Morgen und der letzte vor dem Einschlafen. Du bist da beim Wachwerden, noch bevor ich selbst im Tag bin. Du bist jedes schöne Wort. Du stehst in allen Büchern, die ich gerade lese. Ich sehe dich in jedem schönen Gesicht, lache es an und es lacht zurück. Und weißt du, ich muss dir sagen, dass ich vorher nicht wusste, dass es so viele schwarze Jeeps mit Schiebedach gibt. Und überall sehe ich dich darin sitzen. Was für Schönheiten sind es, die du an mir siehst? Wenn du dir die Haare aus der Stirn nach hinten streifst und die Strähnen über die anderen rutschen. Wann bin ich schön? Wenn du dich im Schlaf liegend nach Verlangen streckst, deine Hand nach meinem Körper tastet und auf mir dann in Ruhe gleitet. Wann noch? Wenn dein Mund überlegt und die Lippen sich nach vorne schieben. Wann noch? Wenn deine Augen mich ansehen und dein Blick sich in den Raum verliert, sich im Irgendwo aufhält, zwischen ganz nah und sehr fern. Wann bin ich noch schön? Wenn du Sweetie zu mir sagst. Jacqueline nannte mich die Schweigsame und lachte. Sie langweilte nie. Sie war lästernd, frivol, unverschämt. Sie log. Rotzfrech log sie einem ins Gesicht und wurde dafür umso mehr begehrt. Sie konnte jeden zu allem überreden. Es war ein Vergnügen, sich von ihr überreden zu lassen. Stundenlang konnte ich sie zuhörend betrachten. Es machte ihr nichts aus, dass ich nichts zum Erzählen hatte. Ich hatte mein Talent bewiesen, als ich sie zum ersten Mal ansprach. Zitternd, doch mit fester Stimme. Ich ging über mich hinaus. Wie eine Seiltänzerin, doch mit sicheren Schritten, ging ich weit über mich hinaus. Es gefiel ihr. Meilenweit sprang ich meinem Schatten davon und es gefiel ihr immer besser. Ich konnte Jacqueline nur gerecht werden, weil ich weit über mich hinausging. Die Liebe will sich als Meisterschaft verstanden wissen und allein den Könnern zeigt sie sich ganz. Den Stümpern und solchen, die sie missverstehen, hält sie den Spiegel des Lächerlichen vor die Nase. Nach ihrem Sinn, ihrem einzigen, steht ihr jede Bewegung, jedes Lachen, jeder Seufzer, jeder Kuss vom ersten Augenblick bis zum Abgang. Im Verlangen nach Stil und Perfektion. Jacqueline war ein geborener Profi und ich hatte meinen Eintritt mit Bravour bestanden. Zusammen gingen wir aus dem Lokal. Von da an waren wir das Traumpaar. Wir waren ein Traumpaar. Jacqueline und ich. Wir hatten immer viel zu lachen. Wir lachten über die vielen Anrufe für sie, die regelmäßig waren. Jeden Tag dieselben Anruferinnen, die auf ihre Gelegenheit spannten. Ich war die Auserwählte. Dann schaltete Jacqueline das Telefon auf laut und provozierte sie mit Fragen, auf die sie lange Antworten suchen mussten. In der Zwischenzeit zog sie Bilder aus der Schuhschachtel und ich sollte raten, welches Foto zu der Stimme passte. Es war eine glückliche Zeit mit Jacqueline. Einmal zog sie mein Bild zum Spaß. Sie hatte es zu den übrigen Schuhschachtelfotos gelegt, um mich zu überraschen. Ja, mein Foto. Zwischen den anderen Schuhschachtelfrauen. Das war Jacqueline. Sie ließ die Stimme am Telefon weiterreden, legte mein Bild daneben und grinste mich diabolisch an. Sie wusste, dass ich verstehe, wie sie es meinte. Wir hatten uns dem Teuflischen verschworen, dem blutschwarzen Witz. An Tauen seilten wir uns in das Abgründige ab. Die Spannung, sich mit Haut und Haaren in die Hölle zu wälzen, während die Stimme am Telefon weiterredet, Jacqueline konstant weiter grinst, mein Bild am Boden liegt, der Apparat, die andere Frau im Telefon. Dann lud sie die erste in die Wohnung. Mit einem Strauß roter Rosen kam sie an. Wir saßen gemeinsam am Tisch. Jacquelines Füße strichen über die Waden der anderen. Und ihr infernalischer Blick glitt über mein Gesicht. Es waren Augenblicke der größten Innigkeit zwischen Jacqueline und mir. Ich wurde das Opfer meiner Schwachheit. Sie hat sich wie ein Wurm in mir aufgepflanzt. Wir könnten noch immer zusammen sein. Ich vergaß den Wein im Gefrierfach, verletzte mich an der zersprungenen Flasche und verdarb ihnen das Essen aus Ekel vor den blutigen Scherben. Ein andermal glitten mir die Weingläser vor ihren Gesichtern auf den Tisch. Jacqueline konnte noch lachen. Doch meine Schwachheit setzte sich über die Tiefe ihres Humors, nahm ihn persönlich, fraß mir mein Lachen auf. Jacqueline lachte allein weiter. Sie konnte nicht verstehen. Wir verstanden beide nicht. Hallo, das bin ich. Ich bin durchgefallen. Um genau zu sein, ich bin auf weitem Bogen geflogen, durch die Klausur. Ein Tisch mit hunderten von umgedrehten Fragekärtchen. Ich bekam einen Lachreiz, als ich auf die Kärtchen starrte. Die Professorin fragte, wie mir geschieht, und ich sagte, ich bin verliebt. Und Sie? Das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Sie hat es mir nicht geglaubt. Unfassbar. Sie hat nicht geglaubt. Als ob das etwas wäre, was in der Welt nicht vorkommt. Ich werde so lange kein Kärtchen umdrehen, bis sie es mir glaubt, habe ich mir gedacht. Und Sie? Versuchen Sie es doch wenigstens. Da musste ich Sie fragen, ob ihr denn eigentlich klar wäre, dass es bei der Liebe um eine existenzielle Angelegenheit gehe. Man hört von Menschen, die der Liebe wegen einen Herzschrittmacher brauchen oder von solchen, die fremden Begräbnissen beiwohnen, um ins offene Grab zu springen. Nur mir wollte sie es nicht glauben. Ich fragte, was ihr denn ein Doktor vor ihrem Namen nützt, wenn die Liebe sie nicht kennt. Was haben Sie denn von Ihrer Dependenzgrammatik, Ihren Basismorphemen, wenn die Liebe Ihnen ein Fremdwort bleibt? Sie tat mir leid, als sie mich bedauert, dass ich durchfallen musste. Ich konnte ihrem Gesicht ablesen, dass ihr Herz den Sommer nur aus verdunkelten Räumen kennt, mit heruntergelassenen Rouleaus. Aber ich werde ihr nicht helfen können. Ich jedenfalls bin jetzt frei. Du kannst bestimmen, wann wir verreisen wollen. Ich bin in jeder Minute bereit. Damals ging ich bei Rot mit erblindeten Augen über die Straßen. Ich ging und wusste nicht, wohin mich meine Füße trugen. Ich spürte nichts, wenn ich gegen die Pfosten der Haltestellen stieß. Ich verstand nicht, warum die Autofahrer in die Bremspedale drückten und mich fluchend dafür verantwortlich machten. Ich ging nur bei Rot mit blinden Augen über die Straße. Doch dann bemerkte ich, wie mir Eltern, die ihre Kinder an der Hand führten, ihren Hass nachschickten. Kinder, die mich straften mit dem empörten Blick von Erwachsenen. Kinder, die ihre kleinen Köpfe wie die Alten schüttelten. Auf der anderen Seite angekommen, verwehrte man mir den Zutritt zum Bürgersteig. Sie hätten mich gerne unter den Rädern gesehen. Das begann mir zu gefallen. Mit Absicht lief ich über die roten Ampeln, aber nicht mehr blind. Gekonnt und mit sicherer Initiative, dass es immer welche gab, die durch mich grün sahen. Sie machten es mir nach. Ohne auf die Ampel zu schauen, liefen sie einfach los, junge und ältere gleichermaßen, die glaubten, es sei allgemeine Geherlaubnis, bis sie auf offener Straße merkten, dass rot war. Ich entschied, dass ich mich für keinen Menschen mehr in der Welt von einem Auto überrollen lassen werde. Ich habe Reitstiefel für dich besorgt. Du brauchst dich darum nicht mehr zu kümmern. Du brauchst nur sagen, wann du bereit bist. Wann du bereit sein wirst, auf dem warmen Rücken des Pferdes alle Fragen zu vergessen. Und ohne Zeit und ohne Fragen mehr zu sein als je zuvor. Sie war nicht Jacqueline. Es war nur das Grinsen von Jacqueline, diese freche Lust darin. Als dieses Grinsen aus dem Gesicht der Kleinen verschwand, merkte ich, dass sie nicht Jacqueline war. Jacqueline war dieses Grinsen angeboren. Und durch niemanden in der Welt hätte sie es sich nehmen lassen. Sie ignorierte das kleine Sein zwischen Regeln und Gebrauchsanweisung. Jacqueline lachte darüber. Und es ging die Sonne auf. Nein, sie hätte niemals Jacqueline sein können. Noch hätte sie es werden können. Sie hing an meinem Geschmack, an meinem Urteil, an meinem Mund. Wenn ich sagte, wie weich ihre Haut ist, dann war sie so lange die mit der weichen Haut. Wenn ich sagte, dass mit ihrem Lächeln die Sonne aufgeht, dann meinte sie, die ganze Erde zu bestrahlen. Wenn ich sagte, sie sei ein Naturtalent, dann glaubte sie sich als geborene Aphrodite und vergaß, dass ich noch alles nur durch mich alleine reichte. Vom Dielenanstrich bis zum Orgasmus. Sie sah sich jeweils so, wie ich sie gesehen haben wollte. Liebte sich selbst, allein durch die, die ich in ihr lieben wollte. Darum hätte sie niemals Jacqueline werden können. Hallo, das bin ich. Ich habe überlegt. Ich habe mir über uns Gedanken gemacht. Es muss keine Reise sein, keine Zeit werden, die einen Anfang und ein Ende hat. Unser Zusammensein muss kein Gegenstand werden, an dessen Mauern wir uns stoßen. Formlos und frei. So soll unsere Zweisamkeit sein. Die Reitstiefel können noch warten. Wir sollten uns der Gefühle nicht schämen, die wir nicht mehr haben. Ich hatte nichts dagegen zu lieben. Wer hat schon etwas gegen die Liebe? Gegen die hat niemand etwas. Noch immer bereitet mir die Anwesenheit eines neuen Frauenkörpers in meinem Bett Schlaflosigkeit. Noch immer kriecht mir der Schauder über den Rücken, wenn ich plötzlich die vermisse, die noch immer neben mir liegt. Die mir nichts mehr sagt, über die ich mich nur wundere, dass sie hier neben mir liegt, während die andere schon nicht mehr aufzufinden ist. Dann beginnt die Zeit des Appetits, der grenzenlosen Fantasie für alle Arten und Formen des Essbaren. Nein, wir sollten uns der Gefühle nicht schämen, die wir nicht mehr haben. Die Enttäuschung ist für die, deren Liebe sich entsagt hat, nicht kleiner als für die, deren Liebe nicht mehr erwidert wird. Beide sind gleichermaßen Verlassene. Für beide ist kein Trost vorgesehen. Die Liebe ist grundsätzlich trostlos. Ich hatte nichts gegen die Liebe, gegen die hat niemand etwas. Lass mich in deiner Nähe sein. Ich blute sonst aus. Ich bemühte mich zu lieben. Nicht nur, dass ich die Augen zusammenpresste, dass sie tränten, um so zu küssen, wie ich Jacquelines Lippen geküsst hätte. Ich vergegenwärtigte mir den Moment des ersten Gefallens an der Kleinen. Ich suchte nach dem einen Gefühl, das dem Ganzen ihrer Erscheinung galt. Es war nur noch ein Glanz, dem ich, während er verging, die letzten Reste abgewann. Ich begann zu separieren, alles einzeln zu erinnern, jedes Wort, das mich einmal aufmerken ließ, jede Bewegung, die in mich eingezogen war. Ich pflegte sie wie kleine Kostbarkeiten, jedes einzeln. Sie bestand nur mehr aus Details. Ich ging dem ganzen Körper in allen Einzelheiten nach. Von den Füßen aufwärts schärfte ich den Blick für jeden Fleck ihres Körpers. An alles, wo sich ein Gefallen finden ließ, klammerte ich mich einzeln. Ich sog mich daran fest. So lange, bis es aufgezehrt war. Eins nach dem anderen lutschte sich ab und löste sich für immer auf. Ich provozierte sie, um sie schön zu finden, wenn sie sich verteidigt. Ich reizte sie, um sie gereizt zu sehen. Peinigte sie, um sie gepeinigt zu erleben. Verwirrte sie, um sie ringen zu sehen. Ich verdarb ihr die Freude, um zu sehen, wie sie freudlos aussieht. Nahm ihr den Mut, um zu sehen, wie sie mutlos aussieht. Um sie in allen Facetten zu erleben, in den Echtheiten. Doch nichts davon konnte mein Gefallen neu entzünden. Du könntest dir von meiner Liebe nehmen. Du kannst dir nehmen, so viel, wie du willst. Sie reicht für uns beide und mehr. Was weißt du denn schon von Liebe? Dein kleiner Schwarm, zurückgewiesen und dadurch entzündet. Eine kleine Seelenentzündung. Ich weiß, dass Liebe besitzlos sein muss und das Vertrauen schweigend vor sich geht. Was ich weiß, müsste ausreichen, um stärker zu sein als das Ende. Sag mir, dass du mich verlassen wirst. Lass es mich glauben, dass ich dich verlieren werde. Aber sie verstand nicht. Ich sagte es noch deutlicher. Lass mich glauben, dass du es wert bist, mich zu verlassen. Aber sie ließ mich ohne ihre Hilfe. Verbrachte ihre Gedanken mit einer Wirklichkeit, die nicht vorkommt. Es ging ihr ausschließlich um ihr eigenes Verliebtsein. Es ist kein Mitleid vorgesehen für die, denen die Liebe sich entzogen hat, sich immer wieder von Neuem entzieht. Sie sind die wahren Ausgestoßenen. Sie sind die Verstummten, deren Anziehung nicht größer sein könnte, deren stummer Schmerz nicht verlockender sein könnte, deren Höhepunkte in Weinkrämpfe übergehen, deren stille Tränen im Bettlaken versickern, die für die anderen die feinsten Perlen delikaten Glücksgenusses sind. Von der Dürre der Ernüchterung wieder zurückgeholt, blieb mir nichts, als in das Gesicht der Kleinen zu blicken, die noch satt weiter träumen durfte. Allein musste ich schweigen zu dem Satz, den sie noch sagen konnte. Ich liebe dich. Keine war so verbiestert mit ihrer Verliebtheit. Sie ließ sich jede Hoffnung gefallen. Sie war die Sklavin ihrer Hoffnungen. Es war eine nicht zu beendende Wurzelbehandlung mit unzähligen, unausrottbaren Hoffnungsnerven. Wir werden stärker sein. Wir werden einen guten Gott von Manhattan nicht nötig haben. Sie hat genau gewusst, dass mir dieser Gott von Manhattan noch nicht untergekommen war. Es hat mich auch keinen Deut interessiert, es zu erfahren. Aber auch das entging ihrer Wachheit. Was gehen mich zwei Pubertierende an, die so aufeinander versessen sind, dass sie von einem Gott gewaltsam getrennt getötet werden müssen? Was sind das für Theorien? Gerade dafür hat es noch nie einen Gott gebraucht. Im Übrigen sorgt für den Tod gewissenhaft das Leben selbst. Ich konnte ihren Anblick nicht ertragen, als sie diese Besessenen in Schutz nahm und selbst in die Besessenheit verfiel. Der es entging, dass ich sie nur angreifen wollte, hineinstechen in das, was ihr heilig ist. Ich stand auf und ging telefonieren, ließ sie eine halbe Stunde im Café sitzen. Vom Telefon aus konnte ich beobachten, wie sie anfing, die Bierdeckel zu zerkleinern. Sah ihr an, wie sie mit Entscheidungen rang. Bleiben oder gehen? Als ob sie die freie Entscheidung gehabt hätte. Als ob sie hätte gehen können. Aufstehen und nach Hause gehen, wo sie doch zu genau wissen musste, dass sie dort nichts anderes erwartet hätte, als jämmerlich zu bereuen. Und doch meinte sie, frei und gut entschieden zu haben, als sie sitzen blieb. Dummdreiste Schwäche, die sich Stolz nennt. Ich kann nicht Sand in deine Augen streuen, denn es würde auch meine Augen vernichten. Warum sollte auch ich die Liebe verwerfen, wenn sie dir wertlos geworden ist? Warum sollte auch ich sie verachten, nur weil sie von dir missachtet wird? Sie gehört mir, und ich will nicht, dass du dich in mir kaputt trampelst. Ich liebe dich. Das ist eine Tatsache. Und kein Mensch, auch du nicht, wird das verhindern können. Ich glaube, es bereitete ihr Lust, sich quälen zu lassen. Ich hatte nicht mehr die geringste Gnade mit ihr, als sie einmal zu weinen anfing. Das hast du mit deiner Mutter so gemacht, damit hast du immer gekriegt, was du brauchtest. Sie sollte lernen, eine Frau zu sein. Es kam nicht wieder vor, dass sie weinte. Aber stattdessen saß sie stumm da. Stumm, nur mehr anwesend. Gerade noch so anwesend, wie man noch sagen kann, sie existiert noch. Sie war die reine Schwäche. Nicht nur, dass sie sich ihr Leiden anmerken ließ. Nicht einmal auf den Gedanken kam es, vielleicht zu verbergen, für sich zu behalten. Sie verlangte auch, dass ich sie tröste. Ich, die sie quälte, sollte sie auch trösten. Ich zog jede Wahrheit an Land, sagte, dass es nichts als einen kurzen Reiz gegeben habe, dem Reiz der allerersten Zigarette ähnlich, wenn sie im Verbot geraucht wird. Aber jede Wahrheit war für sie nur ein weiterer Grund, um zu den Sternen zu greifen. Komm runter, Sweetie. Verlass deine Ideen, schau dir das Wirkliche an. Dann wirst du merken, dass es ideenlos ist. Niemand hat mir in der kurzen Zeit so viel Geschirr zerbrochen. Eins nach dem anderen fiel auf den Boden und zerbrach. Endlich entschloss sie sich, für kurze Zeit davon zu fliegen. An die Brüste ihrer Mutter. Enjoy yourself, Baby, sagte ich. Noch einmal wollte sie sich umarmt wissen. Und ich schlug es ihr nicht aus. Ich wünschte, ich könnte jetzt ewig mit dir so dastehen. Ich meine, ich bin ja kein Stein. Aber wie angenehm ist es, im selben Moment sich vorzustellen, dass das Flugzeug abstürzen könnte. Ich weiß, dass ich nicht die Einzige mit solchen Gedanken bin. Jeder hat sie, jeder verbirgt sie. Es wäre ein Höllenspektakel, würden auf einem großen Marktplatz alle mit ihren ganzen Gedanken herausrücken. Sie würden auseinanderrennen wie die aufgescheuchten Hühner. Jeder würde vor der Abscheulichkeit der anderen davonrennen, die doch nur haargenau seine eigene ist. Es wäre ein Höllenlauf von Verrückten um die ganze Erde verteilt. Ein Hin und Her von Flucht und Verstecken. Jeder flüchtet und schlägt den anderen in die Flucht. Ich hatte einen Traum. Ich weiß, dass du es nicht magst, wenn ich dir meine Träume erzähle. Aber es wird der letzte sein. Ich sah mich, wie ich zwischen Erde und Mond hindurchfiel. Ein Schreien begleitete mich. Ein Schrei, der überall war, drin und draußen. Aber es war nicht mein Schrei. Du mich liebst. Die Liebenden von Margaret Obexer. Es sprachen Christa Posch, Anna Thalbach und Silke Nato. Technische Realisation Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Regieassistenz Tanja Linzen. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1999. Dramaturgie